Und dann gab es ein Gefecht, das die Funken sprangen. Hykrions Schläge hatten nicht das Geringste von ihrer Gewalt eingebüßt, aber Held Hynrik war stärker. Hyspald fuhr wie ein Blitz von allen Seiten auf ihn zu, aber Held Hynrik war schneller. Ydorn versuchte ihn zu zermürben, aber Held Hynrik war ausdauernder. Das ganze Gefecht hatte kaum 10 Minuten gedauert, da waren alle drei Herren entwaffnet und beugten das Knie vor Held Hynrik. Er blickte stolz umher und suchte offenbar nach einem bewundernden Blick seiner Dame, die wohl irgendwo in der Menge stand. Jubel und Beifall der Zuschauer brausten wie ein Orkan über den Platz. Als es still wurde, erhob sich Silbergreis Quirquobat. »Gibt es noch jemanden, der es wagen möchte, gegen Held Hynrik anzutreten?« Und in das Schweigen hinein hörte man eine Knabenstimme antworten: »Ich!« Es war Bastian gewesen. »Wer bist du?« fragte Quirquobat. »Meinen Namen will ich erst nachher sagen.« Er sah, dass Atreus' Augen schmal geworden waren und ihn forschend, aber noch voller Ungewissheit anblickten. »Junger Freund«, sagte Held Hynrik, »es wäre nicht recht von mir, wenn ich mich im Kampfspiel mit dir messe. Wir wollen zuerst einmal sehen, wer von uns den Pfeil höher zu schießen vermag.« »Einverstanden«, erwiderte Bastian. Für jeden von ihnen wurden ein Bogen und ein Pfeil gebracht. Hynrik spannte die Sehne und schoss den Pfeil in den Himmel hinauf, höher, als man ihm mit den Augen zu folgen vermochte. Fast im gleichen Moment schickte Bastian seinen Pfeil hinterher. Es dauerte eine kleine Weile, ehe beide Pfeile zurückkamen und zwischen den beiden Schützen zu Boden fielen. Und nun zeigte sich, dass Bastians Pfeil mit roten Federn den von Held Hynrik mit blauen Federn offenbar mit solcher Wucht getroffen haben musste, dass er ihn von hinten aufgespalten hatte. Held Hynrik starrte die ineinander steckenden Pfeile an. »Das kann nur Zufall sein. Wir wollen sehen, wer mit dem Florett gewandter ist.« Er verlangte 2 Degen und 2 Kartenspieler. Dann warf er ein Kartenspiel hoch in die Luft, zückte blitzschnell die Klinge und stach zu. Er hatte das Herz Ass getroffen, und zwar mitten in das einzige Herz, das die Karte zeigte. Jetzt warf Bastian das andere Kartenspiel in die Höhe und ließ seine Klinge durch die Luft sausen. Keine Karte fiel zu Boden. Er hatte sämtliche 32 Karten des Spiels aufgespießt, genau in der Mitte und obendrein noch in der richtigen Reihenfolge. Held Hynrik besah sich die Sache und sagte erst einmal nichts. »Aber an Kraft bist du mir nicht über«, brachte er schließlich hervor. Er griff nach dem schwersten aller Gewichte, die noch auf dem Platz herumlagen, und stemmte es langsam in die Höhe. Doch ehe er es wieder absetzen konnte, hatte Bastian ihn schon ergriffen und samt dem Gewicht in die Höhe gehoben. Held Hynrik machte ein so fassungsloses Gesicht, dass einige Zuschauer sich das Lachen nicht verbeißen konnten.